Hallo, ihr hört gerade die neueste Episode vom Wrestling Takeover Podcast. In dieser Episode hat unser Host, der Hirsemann, über die aktuellste SmackDown sowie die neueste Raw-Episode gesprochen und sich eben auch die Entlassung von AEW zu Herzen genommen und vieles mehr. Viel Spaß beim Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Wrestling Takeover Podcast. Ich bin wie immer euer Host des ganzen Takeover Podcast Networks, der hier ist, und ich möchte mit euch heute die SmackDown sowie Raw Episode aus der Woche vom 6. August bis zum 11. August, kann man so sagen, besprechen. Und wir fangen hier gleich mal mit der SmackDown Episode mit den SmackDown Tapings vom 7.8.2012 aus dem US Airways Center in Phoenix, Arizona an. Im Dark Match hatten wir zum Beispiel einen zurückkehrenden Wade Barrett, welcher hier einen Zack Ryder besiegen durfte. Die SmackDown Show startete mit dem neuen General Manager Booker T. Der kam in den Ring und meinte, es gebe ein Problem. Als nächstes lässt Booker T den Vorfall bei Raw zwischen Sheamus und Alberto Del Rio, in welchem er der gute Sheamus Del Rios Fahrzeug, den Ferrari gestohlen hat, noch einmal einspielen. Booker T muss dann selbst über diese Szene lachen, aber trotz allem ging Sheamus damit deutlich zu weit und deshalb sollte er sich hier an dieser Stelle bei SmackDown entschuldigen. Jedoch wurde Booker T von Alberto Del Rio unterbrochen, welcher behauptete, bereits eine Anzeige erstattet zu haben und nun alles weitere selbst in die Hand zu nehmen. Sheamus kam dann auch noch heraus und meinte so mehr oder weniger: Ja, ich entschuldige mich, aber was hältst du davon, wenn es heute ein Titelmatch geben würde um den World Heavyweight Championship? Natürlich hat Alberto Del Rio gesagt, ich müsste mich ja eigentlich noch vorbereiten. Alles sagt Nein in meinem Kopf, aber ich nehme das Titelmatch an. Deshalb heute der Main Event, Sheamus gegen Del Rio World Heavyweight Championship Match. Nun schalten wir zur Werbung und sind gleich wieder da. Der Wrestling Takeover Podcast erfährt seine Unterstützung durch Fans, durch Zuhörer und genau damit seid ihr gemeint. Und was ihr tun müsst, um uns, den Wrestling Takeover Podcast oder auch das Takeover Podcast Network zu unterstützen, geht auf unsere Internetadresse wrestling-takeover.de.dl, gebt entweder dort direkt als Kommentar auf der Webseite euer Feedback zu den Shows ab oder macht dies auf den sozialen Netzwerken. Die findet ihr natürlich oben in der Leiste, wie Facebook, Twitter und so weiter. Und natürlich haben wir auch ein paar Partner, die wir an dieser Stelle pluggen wollen, die uns auch unterstützen. Und dort haben wir einerseits die Freaks of Wrestling, facebook.com/freaksofwrestling. Wer von euch steht auf WWE, sowie Combat Zone Wrestling, der ist natürlich beim Non-PG Ultra Violent Podcast Freaks of Wrestling mit den Hosts Adam und Speedy richtig am Platz, denn die beiden sprechen über die aktuellsten Ergebnisse der WWE und der Ultra Violent Liga Combat Zone Wrestling. Ebenfalls haben wir den WWE Podcast, wwepodcast.com, besser bekannt als Dropkick Drama Podcast, als Partner zu finden, wie gesagt, unter wwepodcast.com. Und der gute Mirko mit dem Thomas, und dort war auch ich schon mal zu Gast. Also Dropkick Drama ist sehr zu empfehlen. Hier werden die aktuellsten Wrestling-Geschehnisse der WWE beleuchtet, der Pay-Per-Views. Es werden ausführliche Reviews zu jeder Show fast schon gemacht. Und vielleicht kommt der Podcast nicht regelmäßig, aber dennoch ein Schmankerl für alle Podcast-Fans und einfach mal reingucken. Kayfabe Podcast. Vielleicht hat jemand schon davon gehört. Kayfabe-podcast.de.tl. Der Lenny, der Jan, der Kleisi und der Chris haben hier einen Podcast auf die Beine gestellt, der seinesgleichen sucht im aktuellen deutschen Podcast geschehen, denn sie haben ein Interview mit Thumbtack Jack, einem deutschen Combat Zone Wrestling, einem deutschen Ultra Violent Wrestler, wie man ihn auch darstellen will. Mit diesem Mann haben sie schon ein Interview geführt und sie haben ebenfalls schon sehr viele Podcast-Ausgaben aufgezeichnet. Sie haben zum Beispiel die Raw-Ausgaben reviewed, Money in the Bank reviewed und Independent Seats. Das ist ein Podcast, in dem über das aktuelle Independent Wrestling gesprochen wird. Und wer eben auf Independent Wrestling 3 WWE und auch mit Abstichen TNA steht, das soll dort einfach mal reinhören. Und zu guter Letzt haben wir noch den Wrestling Replay zu erwähnen. Wrestling-replay.de. Der Leon und der Kleisi, zuständig für diesen Podcast, hauen dort wöchentlich SmackDown und NXT-Analysen sowie Raw-Analysen raus. Und wer von euch SmackDown Raw immer guckt, jedoch auch mal über NXT was erfahren möchte, denn Pay-Per-Views, Raw und SmackDown bieten wir ja auf unserem Podcast auch an. Aber wer etwas über NXT erfahren will und das nicht nur schriftlich, sondern auch in einem Podcast, ist beim Wrestling Replay genau richtig. Wrestling-replay.de.tl. Und das waren jetzt alle Plugs für dieses Mal. Danke fürs Reinhören. So, nach dieser kurzen Werbung sind wir dann schon wieder da. Ich hoffe, ihr stattet unseren Werbepartnern, unseren Partner-Podcasts oder ja einfach allen, die wir hier erwähnt haben, zum Beispiel einen Besuch ab. Ist bestimmt für jeden Wrestling-Fan was dabei und es wäre auch sehr nett, wenn ihr diesen sowie unserem Podcast-Network beim Wachsen helft, weil wir stehen ja sozusagen noch sehr am Anfang und deshalb brauchen wir jede Unterstützung, die wir nur bekommen können. Nun hatten wir eben die SmackDown-Anfangspromo erwähnt. Und man kann hier noch erwähnen, dass währenddessen immer von den Fans die Yes-Chants kamen. Aber auf die können wir ja dann später nochmals eingehen. Und danach kommt dann Cody Rhodes heraus und trifft gleich auf Sin Cara. In einer Promo erinnert Cody Rhodes daran, auch schon mal eine Maske getragen zu haben. Also wer sich daran noch erinnern kann, wurde mal die Nase von Rey Mysterio gebrochen. Und dies hatte dann zur Folge, dass er eine Protection Mask tragen musste. Eine Sicherheitsmaske, wenn man das so ausdrücken kann. Doch Sin Cara scheint in Cody Rhodes Augen die Maske nur zu tragen, da er seine Hässlichkeit verbergen möchte. Dann kommen wir zur ersten In-Ring-Action des Abends. Und hier besiegte Sin Cara den guten Cody Rhodes via Roll-Up. Zuvor versuchte Cody Rhodes noch die Maske von Sin Cara zu greifen zu bekommen, ihm die Maske vom Schädel abzuziehen, was natürlich Sin Cara dann zu einem Art Bulldog Ansatz mit Roll-Up irgendwie gekontert hat. Und hier möchte ich noch meine Meinung dazu abgeben. Also das Match hat mir an sich eigentlich nicht allzu gut gefallen. Es war ganz okay, finde ich. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mich freut, dass Sin Cara hier den Sieg davon trägt. Aber ich finde es schade, dass Cody Rhodes jetzt wieder so rumdümpelt, genauso wie der Mann, der im zweiten Match kommt. Und Cody Rhodes, seines Zeichens schon zweimaliger Intercontinental Champion. Das kann man in letzter Zeit erwähnen. Zuvor schon Tag Team Champion. Und der Mann wurde ja schon mal als Money in the Bank Winner gehandelt. Aber leider wird aus dem jetzt aktuell nichts. Weil der gute Cody Rhodes bei SmackDown im Opener verlieren muss. Und dies, ja, ich weiß nicht, ob ihm dies was hilft. Eigentlich gar nicht. Ich kann ja mal gucken, was unser guter Chat dazu sagt, weil ich habe gerade eine Nachricht vom Jan bekommen, wieso ich nicht im Chat bin. Das habe ich natürlich ganz vergessen hier im Livestream mit den ganzen Sachen zum Senden. So, jetzt bin ich eben auf meinen Blog gekommen, ich weiß auch nicht wieso. Dann gucken wir doch einfach mal, ob der Jan... Ja, der Jan ist natürlich in unserem Chat-Room. Jan! Wie geht's denn, Jan? Und der Patrick, der hört, glaube ich, hier auch zu. Und ja, Wade Barrett hat Zack Ryder besiegen können. Was ein Wunder. Man glaubt es ja nicht. Also Jan, wie fandest denn du So, den Beginn von SmackDown, und wie findest du an sich die Entwicklung von Cody Rhodes? Also, dass er jetzt immer weiter in die Midcard rutscht. Und irgendwie, ja, er schafft es ja fast gar nicht, einen einfachen Gegner, muss man ja schon sagen, wie Sin Cara zu besiegen, weil, wenn man sich anguckt, wer in letzter Zeit alles Sin Cara besiegt hat, Alberto Del Rio, es gibt noch so viele Leute, und meines Erachtens stehen Alberto Del Rio und Cody Rhodes fast gleich da, weil Alberto Del Rio verliert ja auch die ganze Zeit. Und deshalb, ja, ich find's traurig, dass hier der gute Cody Rhodes einfach so verjobbt wird, kann man ja fast schon sagen, und eine Entwicklung, die wahrscheinlich zu guter Letzt dann bei WWE Superstars im Internet enden wird. Der gute Jan meint, er mag Cody Rhodes nicht, also ich mochte ihn anfangs auch nicht. Zum Beispiel in der Legacy, wie er immer ja vorgeschickt wurde, um den Hintern versohlt zu bekommen. Aber so an sich muss ich sagen, ich mag seine In-Ring-Leistung, ich mag sein Gimmick. Wenigstens jemand mit einem Gimmick, da kommen wir dann später auch noch auf ein Gimmick zu sprechen. Und ja, hoffentlich sieht man nochmal das Talent in Cody Rhodes. Und wo wir gerade von Talent sprechen. Antonio Cesaro, der steht im Ring, der gute Mann. Und spricht das Wort Sieg in 5 Sprachen aus. In Schweizerdeutsch. Wie war's da? Wie hat er gesagt? Der Sieg oder irgendwie so. Dann in Deutsch Triumph. In Englisch Victory. In Italienisch In Italienisch heißt es ja Victoire. Und in Französisch In Italienisch heißt es Victoria und in Französisch Victoire. Also ich bin kein Antonio Cesaro, muss man sagen. Und natürlich, hallo! Ja, der gute Antonio Cesaro ist immer wieder großartig, wenn er Deutsch reden darf. Wie er dann auch gesagt hat. So, müssen wir gute Grammatik wählen. Dann hat er nämlich noch gemeint, und natürlich versteht ihr mich nicht, was hier der Punkt ist. Und dann hat er es nochmal auf Englisch übersetzt. Antonio Cesaro bestritt natürlich dann ein Match gegen Captain Charisma, den ehemaligen Intercontinental Champion Christian. Und hier möchte ich schon mal vorweg die Meinung vom guten Jan wissen, ob ihm dieses Match zugesagt hat und ob er zufrieden ist mit dem Sieger dieses Matches. Bis der Jan hier schreibt, möchte ich noch sagen, dass Christian ja zuletzt auch schon des Öfteren wieder verlieren musste, seitdem er seinen Intercontinental Champion Titel verloren hat. Die Feder mit The Miz ist ja jetzt auch schon wieder vorbei, war ja noch nicht mal richtig angefangen. The Miz, der taumelt nun auch irgendwie rum, der weiß jetzt auch nicht, was er machen soll. Und ja, so viel kann man ihm dazu sagen. Also Jan fand das Match so, naja, ich fand es jetzt auch nicht groß überzeugend. Und Christian hat hier erstaunlicherweise einen Sieg davon getragen. Nämlich nach dem Spear gegen Antonio Cesaro. Ein paar schöne Moves gab es, aber ich werde mich an dieses Match und den Ausgang und sich alles spätestens heute um 22 Uhr nicht mehr erinnern können. Jedoch wird nach dem Match noch Christian von Antonio Cesaro abgefertigt. Das dritte Match wurde an sich gar nicht ausgestrahlt. Und hier besiegte Randy Orton Jack Swagger via RKO. Man muss sagen, Jack Swagger verliert nur noch die ganze Zeit. Hier nochmal, um den Chatroom einzubeziehen. Wie findet ihr denn das, dass der gute Jack Swagger immer wieder verliert? Weil seitdem er bei Vicky Guerrero Stable raus ist, hat er an sich kein Title Match, hat er an sich keinen Main Event Spot mehr. Er ist einfach da, wenn jemand verlieren muss. Jack Swagger ist natürlich ein Name, aber ich meine ja, den sollte man auch mal irgendwann gewinnen lassen. Weil irgendwann wirkt er dann ungläubig, dass er immer diesen diese großen Kaliber wie John Cena und sowas bekommen und dann verliert er gegen die, aber naja. Der Jan meint, ihm soll es recht sein. Dann hatten wir Backstage. Dort unterhalten sich Booker T und Teddy Long, bis Tyler Rex und Kurt Hawkins unterbrechen und über einen künftigen Einsatz bei SmackDown zu sprechen kommen. Ja, Booker, vielleicht hast du noch so eine Chance für uns oder vielleicht können wir irgendwann bei SmackDown auftreten. Booker T erkennt kein Potenzial und spricht ihre Niederlagen gegen Ryback an. Der GM möchte in der blauen Show ausschließlich 1A-Talente beschäftigt haben. 1A-Talente, da kommen wir gleich mal zum nächsten Match. 2-on-1-Handicap-Match. Jinder Mahal besiegte zwei lokale Wrestler via Double Camel Clutch. Jinder Mahal, nicht der beste Wrestler im ganzen WWE-Universum, hat ja einfach mal die zwei Leute, naja, Ryback-Manier nicht wirklich, aber er hat einfach mal auf sie reingeprügelt. Natürlich, die zwei lokalen Wrestler haben mir jetzt auch nicht gefallen, die, glaube ich, weiß ich nicht, diese von der örtlichen Müllhalde irgendwie. So, 20 Uhr, Abendschicht, ja, komm mal, wrestle mal da, 100 Dollar passt schon. Nach dem Match ergriff dann Jinder Mahal die Flucht, da sich Ryback erblicken ließ. Und Ryback steigt dann in den Ring und, ja, dort liegt Fressen, Feed Me More! Und er fertigt die zwei lokalen Wrestler ab. Danach folgen dann die üblichen Feed Me More Chants. So. Ryback vs. Jinder Mahal. Endlich haben beide mal irgendwie eine Fehde und Ryback squashed nicht ohne Grund. Dann hatten wir Chris Jericho! Denn SmackDown is Jericho scheint es heute zu heißen. Und dieser begrüßt uns alle das WWE Universe zu seiner Talkshow mit dem Namen The Highlight Reel. Jedoch wieder direkt von Vicky Guerrero unterbrochen. Und um hier nochmal auf den Matt vs. Daniel Podcast Episode 3 zu sprechen zu kommen. Excuse me. Chris Jericho bezeichnet Vicky Guerrero als die Mutter von Dolph Ziggler. Natürlich gefällt das der guten Vicky Guerrero nicht, die schreit die ganze Zeit Excuse me! Und Chris Jericho entgegnet Excuse me! Was ihre Reaktion ist, wissen wir, glaube ich, altbekannt. Einfach mal rumschreien, wenn ihr was nicht passt. In einem Videorückblick war da nochmal zu sehen, wie Dolph Ziggler sein Match durch Ablenkung von Chris Jericho bei Raw verlor und dies zur Folge hatte, dass Alex Riley den ersten Sieg seit langem sogar bei Monday Night Raw einstecken durfte. Als der Kanadier meint, dass Y2J zurück sei, wird er hinterrücks von Dolph Ziggler attackiert und das mit einem, wie nennt man denn das, mit einem Zigzag. Zuvor gab es noch die Ohrfeige von Vicky Guerrero. Danach muss Chris Jericho noch einen Zigzag. Ah ja. Ist jetzt auch egal. Er muss ihn auch in einen Money in the Bank Kofferschlag einstecken. Dolph Ziggler, Chris Jericho. Chatroom, bitte jetzt eure Meinungen zu dieser Fehde. Und ja. Meine Meinungen sind hier erstmal. Mir gefällt die Fehde sehr, sehr gut. Ich finde an sich, dass der gute... Achso, es geht gerade nicht. Okay. Ich finde, dass Chris Jericho hier einen tollen Job macht. Dolph Ziggler macht einen tollen Job. Die Fehde ist klasse. Daumen nach oben. Super Storyline. Alles gut aufgebaut. Und ja. Dies ist dann eigentlich... Ich kann nicht mehr als loben. Das Highlight Reel ist immer wieder klasse. Ich möchte noch mehr Talkshows bitte haben. Und sehr unterhaltsam. So. An dieser Stelle, glaube ich, spielen wir da nochmal eine kleine Werbung ein. Denn jetzt geht's dann mit einem sehr ernsthaften Thema weiter. Und wir sind gleich wieder da für euch. Hallo, liebe Hörer des Podcasts. Ich bin der Fabian von den Freaks of Fucking Wrestling. Wir bieten euch Woche für Woche WWE, Raw, Pay-Per-Views und CC fucking W Pre und Reviews. Das alles könnt ihr hören auf facebook.com/freaks of wrestling zusammengeschrieben. Viel Spaß bei den Freaks of fucking Ihr hört gerade die neueste Episode vom Wrestling Takeover Podcast, zu finden unter wrestling-takeover.de.tl. Der Wrestling Takeover Podcast ist Teil des Takeover Podcast Networks, takeover-podcast.de.tl. So, da sind wir wieder hier beim Wrestling Takeover Podcast mit unserer SmackDown Review Show. Und wie zuvor schon erwähnt, kommen wir nun zu einem etwas ernsthafteren Thema, nämlich, naja, erstmal möchte ich das Match besprechen. Kofi Kingston und R-Truth, die Tag Team Champions, sind als Kommentatoren am Kommentatorenpult. Was sollten sie denn dort auch anderes machen? Nummer 1 Herausforderer-Match um den WWE Tag Team Title beim, ich vermute mal, SummerSlam. The Prime Time Players! Titus O'Neil und Darren Young besiegen hier Epico und Primo durch Disqualification, nachdem AW, was er auf Kofi Kingston und R-Truth geschüttet hatte, in den Ring geflohen ist und die aufgebrachten Tag Team Champions in den Ring, ja, ihm in den Ring nachgefolgt sind und eben Titus O'Neil, Darren Young und AW angegriffen haben. Deshalb haben natürlich die Primetime Players durch Disqualification gewonnen. Ladies and gentlemen of the WWE Universe, my name is AW and I am the owner of All World Promotions, and tonight I would like to introduce to you the new, your future WWE Tag Team Champions, hashtag millions of dollars, hashtag money making scholars, the boys that bring the noise are the Slayer, Darren Young and Titus O'Neil, the prime time players! Und, oh. Für die, die es jetzt nicht gehört haben. Ladies and gentlemen of the WWE Universe, my name is AW and I am fired! Ja, dies ist jetzt vielleicht ein Schock für euch, aber der gute Abraham Washington, Owner of AW Promotions, wurde nach den Smackdown-Tapings, glaube ich, von WWE, von World Wrestling Entertainment, entlassen. Josie Jünger, was heißt denn mit bürgerlichen Namen, das weiß ich jetzt nicht genau. At AW Promotions könnt ihr ihm bei Twitter noch folgen, solange dieser Account noch online ist. Der gute AW. Fangen wir mal so an. Abraham Washington war in FCW, war ein sehr, sehr guter Wrestler und war auch grandios am Mic. Danach kam er zur neuen WWE ECW. Dort hatte die Abraham Washington Show gehostet, eine Talkshow. Er fungierte öfters mal als Heel. Dann hat man ihm den guten Tony Atlas mit seiner berühmten Lache zur Seite gestellt. Danach ging eben die WWE ECW off air. Er wurde wieder nach FCW geschickt. In FCW hat er einen Run als Face hingelegt im Ring und er zeigte an sich eine recht gute In-Ring-Performance. Danach kommt der gute Abraham Washington in das Office von Florida Championship Wrestling. Einerseits wieder dort GM, andererseits wieder irgendwie fungiert er als Angestellter oder als, wie nennt man das, als Assistent. Macht dort einen super Job am Mikrofon. Danach ist der Manager von Corey Graves und Jake Carter. Die beiden sind ja auch bei NXT zugange als Tag Team, glaube ich noch. Die beiden hat er gemanagt. Die wurden dann sogar Tag Team Champions. Danach löste sich dies alles auf. Und so kam AEW in die WWE Shows nach Raw, nach SmackDown. Hat erstmal Epico, Primo und Rosa Mendes gemanagt. Hat sie dann zu einem Titelmatch, hat ihnen zu einem Titelmatch geholfen. Hat dieses Titelmatch dann zu lange auf sich sitzen lassen. Und die 30-Tage-Klausel ist dann eben vorbei gewesen. Somit haben sie eben kein Titelmatch bekommen, glaube ich. Und danach hatten wir dann ein Nummer 1 Herausforderer-Match. Und in diesem turnte dann AEW zugunsten von Titus O'Neil und Darren Young und behinderte eben Primo und Epico am Sieg, weshalb dann Darren Young und Titus O'Neil den guten AEW zur Seite gestellt bekommen. AEW hat fortan dann immer wieder sein Mic benutzt, welches er, ja, geschenkt bekam. Dieses durfte er immer wieder benutzen, hat immer wieder schöne Sachen in Matches gesagt. Und letztlich der Grund, weshalb er gefeuert wurde, war, er hat gemeint, "Look at Titus O'Neil, he is unstoppable, just like Kobe Bryant in a hotel room in irgendwo." Weil Kobe Bryant, muss man sagen, hat hier ein minderjähriges Mädchen, glaube ich war es, ja, ihm wird vorgeworfen, ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Und deshalb war die WWE erbost über diesen Joke. Und deshalb wurde AEW mit sofortiger Wirkung nach dieser SmackDown-Ausgabe entlassen. AEW hat sich natürlich auch immer wieder entschuldigt und so. AEW darf keinen Joke über sowas machen. Aber ein Mann, der offen zugibt, ja, ich habe mal jemanden vergewaltigt, ist in der WWE Hall of Fame niemand Geringeres als the baddest man on the planet, Mike Tyson. Ja, da darf sich die WWE mal Gedanken machen, wen sie in ihre Hall of Fame holen und wer bei ihnen noch in den Shows arbeiten darf. AEW, wir können hier zum Beispiel noch von Twitter ein paar schöne Kommentare von AEW einschnappen. AEW Promotions. So. AEW. Owner of all world promotions, greatest promoter of all time, super agent, extraordinaire and mastermind. Wie hier der CGO123, komischer Name, gesagt hat, at AW Promotions, AW ist gleich Awesomeness Wasted. Und der gute AW ist nun auf dem Twitter-Account BJRatedR zu finden. Ja, das ist jetzt ein privater Kanal. Können wir auch mal angucken, Twitter. Und dann einfach at BJRatedR eingeben. So. At BJRatedR. Brian Chossy, so ist sein Name. Was sagt denn der gute Mann hier? Ladies and gentlemen, welcome to my fucking non-PG world, where all bets are off and I tell it like it is. Fuck the bullshit, I'm legit. I'm not burning bridges, I'm just telling the truth. If that burns bridges, then those weren't the best bridges. Hashtag rebuild. Ja, der gute AW. Sehr schade, dass man ihn erlassen hat. I understand what you are going through. WWE has just lost a great talent like you slip through their hands. We support AW. AW promotion, so stealing a car, having a G-N-Y-N-G girl trying to fuck three guys at once, and not to mention the Tensai The Tensei-Thing ist okay, but no jokes. Man muss ja sagen, Tensei hat zum Beispiel ein Tout veröffentlicht, das von der WWE dann gelöscht wurde. Und er hat ihm gesagt, ja, ich bin Tensei, bla bla bla. Sakamoto, was machst du denn? Ihr Japaner oder ihr Chinesen, ihr Japaner, könnt ihr nicht einmal fahren? Ja, dies ist dann, kann man schon so als Rassisten-Joke ansehen. Ja, ich finde es sehr schade, dass der gute AEW entlassen wurde. Ein großartiges Talent. Vor allem am Mikrofon. Die Primetime-Players werden womöglich jetzt ohne Manager dastehen, weil AEW, der hat echt gut zu ihnen gepasst. Ich finde es sehr schade, dass... Wegen diesem einen verdammten Witz muss die WWE hier ein Talent entlassen, das... Ne. Man regt sich eh schon über die WWE auf, also... Vielleicht können wir das irgendwie auf Twitter trended bekommen oder schreibt es auf Facebook. AEW entlassen und einen Strich. WWE Hashtag Politics Before Product. Weil die WWE gibt ja mehr auf politische Darstellung und Darstellung an sich wie ihr eigenes Produkt. Backstage haben wir dann Eve, die versucht sich bei Booker T einzuschleimen. Teddy Long kommt hinzu und stellt Caitlyn vor. Eve hat zuvor noch gemeint, ja, ist da irgendein Job im Office verfügbar für mich? Nein, Eve leider nicht. Caitlyn wird jedoch eingestellt als Assistentin. Eve meint, wollte mich verarschen. Booker T entgegnet, nein. Ja. Und dafür gibt es dann in der kommenden Woche ein Match zwischen Caitlyn und Eve. Und die Siegerin wird dann Booker T's Assistentin werden. Also ich finde den ganzen Angle um diese Situation recht amüsant und ich bin schon interessiert, wer hier die Assistentin wird. Sechstes Match, Non-Title Match. Rey Mysterio besiegt The Miz. Wir roll up. Wieso? Roll up. Das war dann, ich glaube, das war der gleiche Roll up wie bei Sin Cara. Sin Cara und Rey Mysterio gewinnen an diesem Abend mit Roll-Ups. Naja. Mir hat das Match überhaupt nicht gefallen. Und ich finde scheiße, dass hier der Miz erst den Titel bekommt, dann ein- oder zweimal gewinnt und jetzt wieder für jeden sich hinlegen muss. Danach kommt Daniel Bryan in die Halle. Und der Buh rufen sogar in die Halle. Ein paar Yes-Chants und spricht im Ring über sein anstehendes Match beim SummerSlam, bis sein Gegner Kane mit riesigem Feuerwerk rauskommt. Danach kommt auch Raw Channel Manager AJ zum Ring. AJ macht Kane schöne Augen und möchte, dass Daniel Bryan dem roten Monster die Hand reicht. Als Ergänzung kann man sagen, dass AJ selber gesagt hat, sie wurde von Booker T als Special Guest eingeladen, dass er sich sozusagen um die Situation Kane gegen Daniel Bryan kümmern sollte. Und deshalb ist sie eben auch da gewesen. Und Daniel Bryans Reaktion war, no! AJ lässt nicht locker und möchte unbedingt, dass es zum Handshake der beiden kommt. Nun streckt Daniel Bryan seine Hand aus und sagt zu Kane, shake my hand. Daraufhin verlässt eine lachende AJ den Ring, jedoch zwinkert sie, so scheint es Kane noch ein bisschen zu. Und daraufhin greift dieser Daniel Bryan an und es entsteht ein kurzer Brawl. Das Segment endet mit einer lachenden AJ auf der Stage. Meiner Meinung nach, mir gefällt diese Story rund um Bryan und AJ mit Kane, der ja auch schon crazy ist. Der passt eigentlich da recht gut rein und mir gefällt die ganze Situation an sich und die Fehde und mir gefällt's. Nun soll es zum WWE World Heavyweight Championship zwischen Sheamus und Alberto Del Rio kommen. Gerade als sich Alberto Del Rio für das Match bereit zeigt, betreten. Polizisten! Die Halle, um Sheamus festzunehmen. Sheamus verteidigt, erst scheint es, als würde Del Rio festgenommen werden, weil ich habe schon gedacht, hatte wieder ein Problem mit seiner Visa, will man das wieder so als Grund hinschieben? Aber nein, die Polizisten wollten Sheamus festnehmen, doch dieser verteidigte sich und wird beim Versuch der Festnahme von Alberto Del Rio attackiert. Auf dem Ringboden nimmt Alberto Del Rio seinen SummerSlam gegen einen Cross-Armbreaker. SmackDown endet danach noch mit einem feiernden Alberto Del Rio, während Sheamus sich seinen Arm hält und nun wieder die alte Verletzung vorgetäuscht wird. So. Meine Meinung. Mir hat das ganze Segment an sich gut gefallen und ich fand's gut, dass man hier sowas gebracht hat, weil das bringt dann der Fehde nochmal ein bisschen was vor SummerSlam. Aber ich glaube, dass, ja, für SummerSlam gibt's halt jetzt kein World Title Match, aber, ja. Das war jetzt Alberto Del Rios Chance und er hat sie vertan, weil er einfach diese Leute zum Ring holen musste. Hat ihm jetzt an sich nichts gebracht. Noch ein Dark Match hatten wir zu tun, One Handicap Match. John Cena besiegt der Big Show und Dolph Ziggler, der besiegt auch alles. An sich muss ich sagen, naja, Schulnote gebe ich eine 3-, weil es hat mich außer den Segmenten hier nichts überzeugt. Und das war's dann auch schon, naja, nein, ich gebe eine 4. Das war's dann schon mit unserer SmackDown Review der Tapings vom 7.8.2012. Und ihr findet den Podcast auf wrestling-takeover.de.tl, bei facebook.com/takeoverpodcastnetwork, takeover-podcast.de.tl natürlich das Podcast Network, bei dem könnt ihr auch den Gaming natürlich könnt ihr dort auch den Gaming Takeover Podcast finden. Dort habe ich auch schon eine Episode rausgebracht. Und sonst, ja, ihr könnt noch mir auf Twitter folgen, @hirsee95, dem Podcast, @takeoverpodcast. Das war's an sich, obwohl ich habe noch hirsee-trademark.de.tl und meinen Blog, hirsee95.wordpress.com. Das Takeover Podcast Network ist nun auch bei webs.com vertreten, takeover-podcast.webs.com, webs.com. Dort haben wir so, ja, was alles ansteht, so demnächst so eine kleine Informationsseite aufgebaut. Und dies wäre es dann eigentlich alles an sich. Falls ihr Fragen habt an uns, könnt ihr uns die natürlich schicken. Und zwar würde ich euch dort empfehlen, eine E-Mail an info@takeover-podcast.de.fu, nein, VU heißt es, oder hirsee@takeover-podcast.de.vu oder info@wrestling-takeover.de.vu, hirsee@wrestling-takeover.de.vu. Einfach eine von den 4 auswählen, weil die kommen alle bei mir an. Und ja, dies soll es dann wirklich mal gewesen sein. Und so als kleinen Plug zuletzt habe ich noch meinen eigenen Blog. Die Wrestling Talk .wordpress.com ist wieder da. Vielleicht kennen noch ein paar Leute den Wrestling Talk Blog. Hier werde ich nun alles wieder neu machen und mir ein paar Leute zur Seite holen. Und wir werden hier einfach mal über die Sachen, die so im Wrestling geschehen, bloggen und Artikel verfassen. Dieser Blog wird natürlich hier auch schon auch öfters erwähnt und an sich hatte aber nicht viel mit dem Podcast zu tun, weil das soll so als eigenständiges Produkt laufen, weil wir haben ja wrestlingtakeover.wordpress.com. Da werde ich jetzt nichts mehr bloggen an sich, glaube ich. Und ja. Einfach auf thewrestlingtalk.wordpress.com gehen. Dort findet ihr alles, was ihr braucht über das Wrestling. Infos, Partnerseiten, Chat, wir haben alles. Und es kommt noch viel, viel mehr. Und ich hoffe, ihr seid dann bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Das war die SmackDown Review. Im Anschluss wird es noch ein Long Story Short geben zu Raw, weil das ja schon sehr lange her war und ich deshalb nur eine ganz kurze Review anfertigen werde. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß am heutigen Samstag und wir hören uns demnächst bald wieder. Bis dann, ich bin euer Hirsemann, @hirse95. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.